Ich will nur mal ganz kurz stichwortartig in Erinnerung rufen, was ich gesagt hatte. Ganz kurz nur. Und dann auch daran anknüpfen. Wir hatten ja gesagt, dass Goethe von der Prämisse ausging, dass Licht und Finsternis eigenständige, gleichsam kosmische Entitäten sind, die in ihrem Zusammenwirken Farben hervorbringen. Und ich hatte Ihnen das ja dargestellt, dass und wie Goethe polemisierte gegen die Annahme von Newton, dass im weißen Licht, im Tageslicht, wie er das polemisch nannte, farbige Lichter enthalten sind. Also Lichtstrahlen bei Newton, kleinste Korpuskelschauer mit bestimmten Brechungsindizes, die Farbe hervorrufen. Goethe hat selber viel experimentiert, ich habe das gesagt, er hat keineswegs Experimente abgelehnt. Wer die Farbenlehre durcharbeitet, dem müsste das auffallen, dass Goethe ein leidenschaftlicher Experimentator war. Das ist nicht der Punkt des Dissenses. Der Dissens lag ganz woanders. Der Dissens lag in einem grundlegend anderen Verständnis von der Art und Natur und Struktur dieser Experimente und von der Art, Natur und Struktur der Grund- und Urphänomene überhaupt. Goethe hat ja den Begriff der Urphänomene eingeführt in die Naturphilosophie. Mir ist jedenfalls nicht bekannt, dass einer vorher jemals den Begriff verwendet hätte. In bewusster Anlehnung an die platonische Idee der Idee, Eidos, das Urphänomen, das heißt die Vielzahl der Phänomene der Natur, lässt sich für Goethe zurückführen auf Elementarphänomene, eben auf das Elementarphänomen Licht und das Elementarphänomen Finsternis. Ich sage das nochmal, als eigenständigen wirkenden Mächten oder Entitäten. Das ist wichtig. Dann habe ich Ihnen kurz versucht zu erläutern, dass Goethe in der Tiefe Lichtmetaphysiker war, der Lichttheorien überhaupt abgelehnt hat. Das ist wichtig, weil es in vielen Büchern falsch dargestellt wird. Goethe war kein Anhänger der Wellentheorie etwa von Christian Huygens und anderen. Sie wissen ja, dass die Wellentheorie im frühen 19. Jahrhundert dann erst an Boden gewann durch Thomas Young und Augustin Fresnel und anderen, durch ihre berühmten Versuche, die Doppelspaltversuche. Dann konnte die Scientific Community davon überzeugt werden, in der Tat, Licht kann als ein Wellenphänomen besser verstanden und auch genauer beschrieben werden als mittels der Newtonschen Korpuskulartheorie. Das hat Goethe in der Tiefe überhaupt nicht interessiert, diese Frage. Ich habe immer wieder in Darstellungen darüber gefunden, Goethe habe die Wellenlehre favorisiert. Das stimmt einfach nicht. Goethe war Lichtmetaphysiker, hat das Licht in diesem Sinne als Urphänomen begriffen, dass man nur mittels ganzheitlicher Experimente überhaupt verstehen kann. Er lehnte schon Versuchsanordnungen der Art, wie wir sie von Newton kennen, ab. Ohne die Phänomene zu bestreiten. Er lieferte bloß eine ganz andere Interpretation. Ich habe das dargestellt. Ich will das nicht nochmal hier wiederholen. Wir waren dann stehen geblieben bei der Frage, da hatte ich Ihnen quasi als eine Denkaufgabe, wenn man das so nennen möchte, zu heute gegeben. Ich hatte zwei Fragen gestellt, die jeder für sich behandeln oder ventilieren möge. Ich hatte gefragt, warum ist der Himmel blau? Und warum gibt es das Phänomen der Abend- und Morgenröte? Beide Phänomene haben Goethe kolossal interessiert und immer wieder zu neuen Reflexionen angeregt. Er hatte ja in dem Zusammenhang auch in seiner Lehre von der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben etwa Blau und Rot als ganz verschiedene Grundqualitäten der Natur und unserer seelischen Empfindungen klassifiziert. Also Rot als das Drängende, Vorwärtsstürmende, rote Räume wirken kleiner als blaue Räume. Das Blau scheint zurückzufliehen, blaue Räume wirken in der Tendenz größer und so weiter. Ich gehe gleich darauf ein. Ich habe jetzt eine Stelle, die ich Ihnen gerne vorlesen würde als Überleitung. Und vielleicht kann ich so den Bogen spannen und gleichzeitig auch das Thema der Elemente behandeln. Aus dem Faust, aus dem Beginn des Faust 2. Eine berühmte Stelle, übrigens wunderbar vertont von Robert Schumann. Wer die Möglichkeit hat, die Faustmusik mal zu hören, dem müsste das aufgehen, dass das kongenial vertont worden ist von Robert Schumann. Faust erwacht, dann hört man das Donnern der Sonne, ungeheures Getöse verkündet das Herannahen der Sonne im Sinne der goethischen Vorstellung, dass Licht auch Klang ist, ja Lärm, Getöse, also das, der Aufgang der Sonne ist laut. Ariel, der Luftgeist, horcht im Sturm der Horen, tönend wird für Geistesohren schon der neue Tag geboren. Felsentore knarren rasselnd, Phöbusräder rollen prasselnd, welch Getöse bringt das Licht. Es trommetet, es posaunet, Auge blitzt, trommetet heißt, nicht trompete, trommetet, es posaunet, Auge blinzt und Ohr erstaunet, Unerhörtes hört sich nicht. Und dann, Faust, des Lebenspulse schlagen frisch lebendig, ätherische Dämmerung milde zu begrüßen, dazu nachher mehr zum Begriff des, auch des Äthers, Vater Äther, wie das dann bei Hölderlin heißt. Du Erde warst auch diese Nacht beständig und atmest neu erquickt zu meinen Füßen. Beginnest schon mit Lust mich zu umgeben, du regst und rührst ein kräftiges Beschließen, zum höchsten Dasein immerfort zu streben. In Dämmerschein liegt schon die Welt erschlossen, der Wald ertönt von tausendstimmigem Leben, Tal aus, Tal ein ist Nebelstreif ergossen, doch senkt sich Himmelsklarheit in die Tiefen und Zweig und Äste frisch erquickt entsprossen, dem duftigen Abgrund, so versenkt sie schliefen. Eine wunderbar präzise Schilderung, was passiert beim Sonnenaufgang. Sehr präzise. Auch Farb an Farbe klärt sich los vom Grunde, wo Blum und Blatt von Zitterperle triefen, ein Paradies wird um mich her die Runde hinaufgeschaut. Der Berge, Gipfelriesen, verkünden schon die feierlichste Stunde. Sie dürfen früh des ewigen Lichts genießen, das später sich zu uns herniederwendet. Jetzt zu der Alpe grün gesenkten Wiesen wird neuer Glanz und Deutlichkeit gespendet und stufenweis herab ist es gelungen. Sie, also die Sonne, tritt hervor und leider schon geblendet. Kehre ich mich weg, vom Augenschmerz durchdrungen. So ist es also, wenn ein sehnend Hoffen dem höchsten Wunsch sich traulich zugerungen Erfüllungspforten findet Flügel offen, nun aber bricht aus jenen ewigen Gründen ein Flammen übermaß. Wir stehen betroffen. Des Lebens Fackel wollten wir entzünden. Ein Feuermeer umschlingt uns. Welch ein Feuer! Ist's lieb? Ist's hastig glühend uns umwinden mit Schmerz? Und Freuden wechselnd ungeheuer, sodass wir wieder nach der Erde blicken, zu Bergen uns in jugendlichstem Schleier. So bleibe denn die Sonne mir im Rücken, der Wassersturz, das Felsendrift durchbrausend, ihn schaue ich an mit wachsendem Entzücken. Von Sturz zu Sturzen wälzte jetzt in tausend, an abertausend Strömen sich ergießend, hoch in die Lüfte Schaum an Schäume sausend, allein wie herrlich diesem Sturm ersprießend, wölbt sich des bunten Bogens Wechseldauer, also ein Regenbogen wird hier wahrgenommen, wölbt sich des bunten Bogens Wechseldauer, bald rein gezeichnet, bald in Luft zerfließend, umher verbreitend, duftig, kühle Schauer. Der Regenbogen spiegelt ab das menschliche Bestreben, ihm sinne nach. Und du begreifst genauer, am farbigen Abglanz haben wir das Leben, ja wohl die berühmteste Zeile dieser wunderbaren Passage, die, wenn man das mehrfach liest, immer wieder erstaunt wegen ihrer enormen Präzision. Zunächst mal könnte man ganz vordergründig sagen, es ist eine Art poetische Adaption an den platonischen Lichtmythos, Höhlenmythos, also der Faust wird geblendet vom Licht, er kann dieses Licht nicht ertragen, das auch gleichzeitig das Göttliche, das Metaphysische, das kosmische Licht ist. Er wendet sich zurück, am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Dann ist von den Elementen die Rede, dem Wasser, der Luft, dem Feuer mehr Flammen übermaß, dem Licht, auch in seinen antiken Konnotationen, auch in seinen antiken Zusammenhängen, also Feuer mehr, auch schon angenähert an Äthermeer. Das muss man sagen, wenn man auf die antike Vorstellung der Elemente schaut, dass das nie scharf getrennt ist. Es ist nicht so, dass der Äther als das fünfte Element einfach etwas prinzipiell anderes wäre. Häufig wird das angenähert dem Feuermeer. Und Feuer ist auch wieder nicht nur das physische Feuer, auch in der antiken Naturphilosophie das ätherische Feuer, das kosmische, das Seelenfeuer, das Geistfeuer, ja das richtende Feuer, so etwa in der Philosophie von Heraklit. Also das geht sehr dicht, eng ineinander über und liegt sehr dicht beieinander. Das muss man vorab sagen, dass man das nicht allzu analytisch auseinander differenziert. Nun nimmt Goethe hier das Bild des Regenbogens als Beispiel dafür, dass wir am farbigen Abglanz das Leben haben. Und da möchte ich anknüpfen an dem Phänomen des Regenbogens. Dann ist ja der Regenbogen ein wirklich aufwühlendes Phänomen. Wem das begegnet ist, wie mir gestern Abend, dass er überraschend, ich war in Jütjendorf im Südwesten von Berlin, überraschend gegen Abend einen Regenbogen sieht, jedenfalls ein Teil dieses Regenbogens, gewaltig breit, die Farben. Der ist erstmal überrascht, ja beglückt, erstaunt, ich hatte nicht damit gerechnet, es war nur ganz zarte Feuchtigkeit im Himmel. Also ein eindrucksvoller Regenbogen, Sie wissen, außen das Rot, dann nach innen hin, schließlich zum Blau, zum Violett hin. Und interessant, es zeigte sich in einiger Entfernung ein zweiter Regenbogen, wesentlich schwächer. Dieser Regenbogen wird häufig als Teufelsregenbogen bezeichnet. Das Spektrum ist genau umgekehrt, also Violett liegt außen und Rot liegt innen. Und als Teufelsregenbogen deswegen, weil im Sinne der Mythologien vieler Völker, aber auch vieler religiöser Vorstellungen, der Regenbogen ein Symbol immer war zwischen dieser Welt, der physisch-sinnlichen Welt, und einer kosmischen oder metakosmischen Welt. Also die berühmte Regenbogenbrücke, die man ja auch aus der germanischen Mythologie kennt. Zum Beispiel, Wagner hat das ja aufgegriffen, am Ende, im Finale des Rheingold. Die Götter gehen über die Regenbogenbrücke. Also der Regenbogen als ein Symbol von Diesseits und Jenseits, aber auch von dieser Welt und einer höheren ätherischen Welt. Spielt auch für Goethe eine zentrale Rolle. Die berühmteste Stelle vielleicht überhaupt stammt aus dem Alten Testament. Sie wissen das, nach der Sintflut wird also Noah, dem Volk Israel, der Menschheit als Ganzes, der Bund verhießen. Nicht solange also der Bogen steht, wird nicht aufhören, wird diese Erde bestehen bleiben. Der sei gesetzt als Zeichen des Bundes zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Daran knüpft das an. Und der andere Bogen, der zweite Bogen, ist eben in diesem Sinne der Teufelsregenbogen, als da alles seitenverkehrt ist, quasi. Nicht? Also, das ist hochinteressant. Wer übrigens darüber sehr schön geschrieben hat, das will ich nur kurz hier erwähnen, weil es ein wirklich faszinierendes Buch ist, ist der amerikanische Physiker Arthur Science, Cy Young, geschrieben. Catching the Light heißt das Buch, die gemeinsame Geschichte von Licht und Bewusstsein. Er schreibt zum Beispiel über den Regenbogen. In der frühen Geschichte des Regenbogens wurde der farbenschillernde Halbkreis zwischen Himmel und Erde ganz selbstverständlich zu einer Brücke, die beide Welten verband. Der griechische Komödiendichter Aristophanes schrieb, und der schüchternen Taube vergleichbar ist nach Vater Homer, die Iris. Und sie überbringt Botschaften zwischen Göttern und Menschen. Iris selber als Götterbotin, also nicht nur als Brücke. Das Motiv findet man auch in anderen Kulturen. Für nordamerikanische Indianer, Polynesier und andere Naturvölker war der Regenbogen ein Pfad, über den die Seelen in die höhere Welt gelangen. In Japan hieß er die schwebende Himmelsbrücke. In der isländischen Sagendichtung Edda fragt König Gylfi in Gestalt von Gangleri nach dem Weg von der Erde zum Himmel und Haar antwortete laut auflachend, nun, das ist nicht klug gefragt, hat man dir nicht gesagt, dass die Götter eine Brücke von der Erde zum Himmel gespannt haben. Bifröst mit Namen. Du musst sie gesehen haben. Mag sein, dass ihr sie Regenbogen nennt. Sie besteht aus drei Farben. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass ich Ihnen ja erläutert habe, dass es ganz verschiedene Möglichkeiten gibt, jetzt physikalisch gesprochen, diese Spanne von 4000stel Millimeter bis 6000stel Millimeter Wellenlänge, Farben zuzuordnen. Das ist in verschiedenen Kulturen ganz unterschiedlich gehandhabt worden. Ich hörte vor Jahren auf Bali fetzenweise ein Gespräch zwischen zwei Menschen. Da sagte der eine zum anderen, das hat mich dann ins Grübeln gebracht, hier auf Bali sieht man wirklich einen siebenfarbigen Regenbogen, während man in Deutschland nur sechs Farben sieht. Ich dachte, wie kommt das? Was meint er? Konnte er mir das nicht vorstellen, weil gerade ja im asiatischen Kulturkreis, in der gesamten Mythologie, jedenfalls zum überwiegenden Teil der Regenbogen, fünf Farben hat und nicht sieben. Newton ging von sieben Farben aus. Ich sagte das, Goethe eher von sechs Farben. Die Frage, ist Indigo eine eigene Farbe oder muss das Blau zugeschlagen werden? Von Heimdall wird sie streng bewacht, also die Regenbogenbrücke, und die Götter, die sie täglich überqueren, werden sie zum letzten Mal betreten, wenn sie unserer Welt für immer den Rücken kehren. Wenn die Götterdämmerung hereinbricht, dann wird der Regenbogen zerstört werden. Zig Jung hat mal gesagt, das ganze Bestreben der abendländischen Kultur sei der immer erneut scheiternde Versuch, unter dem Regenbogen durchzuschlüpfen. Was einfach nicht geht. Der Regenbogen entzieht sich. Bis dahin, dass man oft gefragt hat, gibt es den Regenbogen überhaupt, weil jeder, das kann man auch physikalisch zeigen, einen anderen Regenbogen sieht. Und ich will Ihnen mal versuchen, das zu erläutern, wie das aussieht. Es ist ja ein zunächst keineswegs so unmittelbar einsichtiges Phänomen, wie der Regenbogen überhaupt zustande kommt. Wenn man da eine Umfrage machen würde, was, sagen wir mal, die physikalische Allgemeinbildung betrifft, würde man wahrscheinlich die abenteuerlichsten Vorstellungen darüber hören, wie das sich tatsächlich vollzieht. Das ist ein sehr komplizierter Vorgang, den in der Grundstruktur, mindestens, sagen wir mal, geometrisch von Descartes offengelegt worden ist. Descartes war derjenige, soweit ich das weiß, der auch als erster erkannt hat, dass hier ein ganz bestimmter Brechungswinkel immer auftritt. Ein Brechungswinkel nämlich von 42 Grad. Das ist merkwürdig und im Grunde genommen rational, empirisch kaum zu begründen. Es ist aber so. Und Science, wie er sich ausspricht, versucht das hier in seinem Buch zu erläutern am Beispiel der Ballistik. Sie wissen ja, dass Sie, wenn Sie ein Geschoss abfeuern oder auch eine Kugel stoßen, dass der Winkel von 45 Grad der optimale Winkel ist. Wenn Sie zum Beispiel einen Rasen bewässern, dann ist es ebenso. Wenn Sie zunächst in der Waagerechten den Strahl halten, dann werden Sie die Weite vergrößern können, je mehr Sie in Richtung auf den Winkel von 45 Grad kommen. Überschreiten Sie aber den Winkel, kommt wieder der gegenteilige Effekt. Dann wird also die Strahlweite wieder verkürzt. Es gibt also einen Umkehrpunkt, der liegt in diesem Falle, jetzt mal alle anderen Faktoren beiseite gelassen, die natürlich immer vielfältig hineinspielen, also Windverhältnisse und so weiter, immer draußen vor. Also es ist 45 Grad. Beim Licht ist es eigenartigerweise der Winkel von 42 Grad. Wenn Sie also, man sieht einen Regenbogen und fragt sich, wo ist der eigentlich? Genau. Ich habe heute Morgen nochmal dann im Arthur Science gelesen und da stellt er Fragen. Man sollte sich mal fragen, wo steht der Regenbogen? Ist er ganz tief am Horizont? An welcher Tageszeit ist er zu sehen und aus welchem Winkel? Er zeigt dann auf, dass man den Winkel von 42 Grad ansetzen kann, wenn man davon ausgeht. Ich lese Ihnen mal die Stelle vor, das ist hier präziser, als ich es vielleicht paraphrasieren könnte. Wenn der Regenbogen gewöhnlich die Form eines Halbkreises annimmt, selten wird er als Kreis gesehen. Auch das kommt vor. In bestimmten Zusammenhängen können Sie den ganzen Regenbogen sehen, dann werden Sie merken, dass es eigentlich kein Bogen ist, sondern ein Kreis. Wenn der Regenbogen gewöhnlich die Form eines Halbkreises annimmt, wo befindet sich dann sein Mittelpunkt? Er lässt sich ganz einfach finden, und zwar auf folgende Weise. Ziehen Sie eine Linie von der Sonne, also wenn Sie sich wieder zur Sonne wenden, eine Linie von der Sonne durch das beobachtende Auge und setzen sie fort bis zum Erdboden unter dem Regenbogen. Also Sonne, beobachtendes Auge und quasi Erdboden unter dem Regenbogen. Dort werden sie einen Schatten bemerken, den Schatten ihres eigenen Kopfes. Das kann passieren. Es klingt so, als ob das immer der Fall ist. Das kann sein, muss nicht sein. Die Linie, die Sonne, Auge und Schatten verbindet, ist die Mittelachse des Regenbogens. Also Sonne, Auge, Kopfschatten unterhalb des Regenbogens. Eine zweite Linie lässt sich vom Auge zum Regenbogen ziehen. Ganz gleich, wo er sich befindet und ob er in einem Frühlingsschauer oder im Sprühregen eines Gartenschlauches erscheint, der Winkel zwischen der ersten und der zweiten Linie beträgt stets 42 Grad. Das ist der Regenbogenwinkel. Das hat Descartes als erster, soweit ich das weiß, ausgerechnet. Und hier gibt es einen Umkipppunkt, der letztlich der Grund dafür ist, dass der Regenbogen überhaupt sichtbar wird. Wenn das nicht der Fall wäre, würde man den Regenbogen überhaupt nicht erkennen. Ich darf nochmal eine zweite Stelle vorlesen, erspare mir das hier jetzt noch mit einer Zeichnung, einer Tafel zu erläutern, könnte das aber in der Diskussion dann machen. Sayon bringt hier auch eine Zeichnung, wie das Descartes und andere versucht haben, plausibel zu machen. Zur Simulation eines Regenbogens können wir ein großes kugelförmiges Glasgefäß mit Wasser verwenden. Nicht? Also, um das an einem Modell zu zeigen, in das wir einen dünnen Strahl weißen Lichtes schicken. Zunächst lassen wir den Strahl in die Mitte der Kugel eindringen. Nun lassen wir den eindringenden Strahl langsam und stetig über die Wasserkugel zum Rand wandern. Entsprechend bewegt sich der Strahl, der aus dem Glasgefäß herauskommt, immer weiter zur Seite. Er rutscht quasi immer mehr weg, bis er wie beim Wasserschlauch Halt macht und umkehrt, eben genau im Winkel von 42 Grad. In dem Augenblick, da er innehält, zerbirst der gebrochene und reflektierte Strahl in Farben, die Farben des Regenbogens. Hier geschieht also eine sich verstärkende Interferenz und nur durch diese sich verstärkende Interferenz ist überhaupt ein Regenbogen sichtbar. Der Winkel zwischen den ein- und austretenden Strahlen beträgt dann genau 42 Grad, der des Regenbogens. Die Umkehr ist der Schlüssel zum Rätsel des Regenbogens. Ohne sie würde die Brechung, ganz gleich wie stark, nicht ausreichen, einen Regenbogen am Himmel erscheinen zu lassen. Damit lässt sich auch das dunkle Band erklären und so, da geht er auf den Nebenregenbogen ein, auf den sogenannten Teufelsregenbogen. Nun ist das ein physikalischer Ansatz, das zu erklären, das lässt sich schlechterdings nicht bestreiten. Eine andere Frage ist, was ist diese Farbskala, was ist dieses Farbspektrum, was da aufscheint? Was bedeutet das für das aufnehmende Auge? Und da ist genau der Punkt erst einmal, der fundamental den goethischen Ansatz von dem Newtonschen trennt, dass Goethe immer davon ausging, dass das Phänomen Farbe grundsätzlich niemals vom betrachtenden Auge getrennt werden kann. Dass es also nicht angängig ist, hier zu sagen, dort der Regenbogen, das Farbspektrum, hier das beobachtende Auge. Ich hatte Ihnen das ja auch am Beispiel des ersten Prisma-Versuchs von Goethe 1790 versucht zu erläutern. Goethe hat darunter gelitten, dass er nicht in der Lage war, das war er wirklich nicht, den Regenbogen abzuleiten. Das hat er nicht gekonnt. Dazu reichte seine Farbenlehre rein physikalisch nicht aus. Darunter hat er sehr gelitten, hat immer neue Anstalten gemacht, zu verstehen, wie kommt der Regenbogen zustande. Das konnte ja Newton im Formalen zumindest, im Formal-Geometrischen von den Brechungsgesetzen her, an denen ja nicht zu zweifeln ist, gut ableiten. Nicht? Da sah die goethische Farbenlehre, was diesen Punkt betrifft, recht unzulänglich aus. Goethe wusste das und er litt auch darunter. Nun, was sind Farben? Man kann ja sagen, in einem sehr strengen Sinne, Farben können als Farben, als sie selber, überhaupt kein Gegenstand der Physik sein. Weil was die Physik messen kann, was sie feststellen kann, sind Frequenzen, etwa die genannten 4 bis 7, 6, 7 Tausendstel Millimeter. Sie kann ganz bestimmte Wellenlängen, kann ganz bestimmte Frequenzen messen, etwa diese wahnwitzige Zahl vom empirisch-sinnlichen aus, 300 Billionen Schwingungen pro Sekunde im Schnitt, also unvorstellbar. Die Frage hat ja immer dann die Gemüter beunruhigt, wenn da ein Stoff, ein feiner Stoff zugrunde liegt, was für Eigenschaften muss der haben, dass der so unvorstellbar schnell schwingt, gleichzeitig so fest, so dicht ist und so elastisch. Das ist hier die ganze Frage des Lichtäthers, die das 18. und 19. Jahrhundert beschäftigt hat, mit der sich auch Newton übrigens rumgeschlagen hat, die in der Form Goethe so ablehnt. Das muss man auch klar sagen. Goethe lehnt das deswegen ab, weil das für ihn bereits bedeutet hätte, das Licht reduktionistisch zu behandeln. Also da war er ganz fast dogmatisch. Licht ist ein Urphänomen, muss als Urphänomen betrachtet werden, darf grundsätzlich nicht analytisch, reduktionistisch angegangen werden. Was sind Farben? Sehr schwer zu sagen. Farben sind Qualitäten, die natürlich ein bestimmtes Korrelat in der materiell-sinnlichen Welt haben, aber sie gehen nicht auf in diesem Korrelat. Ich habe das ja letztes Mal schon angedeutet, die Frage ist legitim und keine Scheinfrage, keine akademische Frage, zu fragen, was wäre Ultraviolett für eine Farbe? Ist ja ohne weiteres möglich, dass man sich eine Skalaverschiebung des Auges vorstellt, dass also Rot mit der längsten Wellenlänge quasi verschwindet, das Ganze sich verschiebt Richtung Ultraviolett, dann müsste man jenseits von Violett eine andere Farbe sehen. Ultraviolett, was wäre das für eine Farbe? Wir haben keine Möglichkeit, darüber irgendeine Aussage zu machen. Es wird immer wieder berichtet von auch spirituellen Menschen, dass sie in der Lage gewesen wären, eine qualitativ und fundamental andere Farbe zu sehen. Also eine Farbe, die nicht aufgeht im Regenbogenspektrum, eine Farbe, die auch nicht resultiert aus einem Mischverhältnis. Von sehr vielen Menschen wird das berichtet. Ich selber hatte auch eine Wahrnehmung dieser Art. Das ist rätselhaft und lässt sich auch sprachlich nicht vermitteln, weil wenn man das sprachlich vermitteln will, muss man sich ja der bekannten Farben bedienen. Es ist wie Violett, aber es ist nicht Violett. Es ist wie Grün, aber es ist nicht Grün. Das sind ja alles dann wieder Qualitäten aus der sinnlich unmittelbaren Erfahrung, die das nicht treffen. Also man kann das vielleicht einfach als Phänomen stehen lassen. Es gibt die Möglichkeit, grundsätzlich andere Farben wahrzunehmen. Und auch das hat kulturgeschichtliche, vielfältige Bedingungen. Ich habe Ihnen ja das Beispiel des Blau, in das nicht vorhandene Blau in der Antike vorgestellt. Nun, die Frage, warum der Himmel blau ist. Eine Kinderfrage, warum ist der Himmel blau? Nach Goethe gibt es da zwei Möglichkeiten, das zu betrachten. Ich will die beide nennen. Goethe ging ja grundsätzlich davon aus, dass Licht und Finsternis als zwei eigenständige, urphänomenale Entitäten zusammenwirken. Sie schaffen die farbige Welt im Medium dessen, was Goethe die Trübe nennt. Die Trübe, ein Luftmedium in diesem Falle. Also wenn dieses Luftmedium nicht da wäre, würde der Himmel vollkommen schwarz sein. Wie zum Beispiel im Weltraum, im sogenannten Weltraum weit außerhalb der Erde. Das weiß man von vielen Berichten der sogenannten Astronauten. Der Himmel ist tatsächlich vollkommen schwarz. Und auch die Sonne erscheint nur als Stecknadelkopf großer Punkt. Was viele, die das zum ersten Mal hören, sehr verwirrt. Sie denken sich ganz naiv, realistisch, wenn man weiter rauskommt, müsste die Sonne immer größer werden, gewaltig werden. Das Gegenteil ist der Fall. Sie wird immer kleiner. Sie wird dann quasi zum Punkt. Der Weltraum selber ist vollkommen finster. Das heißt, das Licht erhält den Raum selber überhaupt nicht. Das ist ja von mir auch mehrfach gesagt worden, das kann man nicht bezweifeln, das ist effektiv ein immer wieder objektivierbares Phänomen. Licht selber ist als solches nicht sichtbar, wird erst sichtbar, wenn Materie ins Spiel kommt. Also die eine Version der Erklärung besteht einfach darin, dass Goethe sagt, hier gibt es ein trübes Medium, durchlichtet von der Sonne, was die Finsternis des Weltraums aufhält. Also blau als eine aufgehellte Finsternis. Zitat mal von Goethe aus der Farbenlehre. Wird die Finsternis des unendlichen Raumes durch atmosphärische, vom Tageslicht erleuchtete Dünste hindurch angesehen, so erscheint die blaue Farbe. Könnte man sagen, rein phänomenologisch ja nicht zu leugnen, hat das einen naturphilosophischen oder gar physikalischen Aussagewert. Auf hohen Gebirgen sieht man am Tage den Himmel königsblau, weil nur wenig feine Dünste vor dem unendlichen finstern Raum schweben. Sobald man in die Täler herabsteigt, wird das Blaue heller, bis es endlich in gewissen Regionen und bei zunehmenden Dünsten ganz in ein Weiß-Blau übergeht. Also das Medium der Trübe, in diesem Fall das Medium Luft, muss dazwischen kommen, dass die Schwärze des unendlichen Raumes, wie Goethe sagt, quasi aufgehellt wird. Und jetzt, was die gleich zu der zweiten weitergehenden Erklärung, die mit der sinnlich-sittlichen Wirkung der Farben zusammenhängt, wie Goethe das nennt, aber noch zum Morgenrot und zum Abendrot, Zitat auch nochmal Goethe aus der Farbenlehre, die Sonne, durch einen gewissen Grad von Dünsten gesehen, zeigt sich mit gelblicher Scheibe. Oft ist die Mitte noch blendend gelb, wenn sich die Ränder schon rot zeigen. Beim Heerrauch, wie 1794 auch im Norden der Fall war, und noch mehr bei der Disposition der Atmosphäre, wenn in den südlichen Gegenden der Scirocco herrscht, ein ganz feiner Sandsturm, erscheint die Sonne rubinrot mit allen sie im letzten Falle gewöhnlich umgebenden Wolken. Das ist zum Teil wirklich so, dass durch die Luftverschmutzung die Abendröte eindrucksvoller ist, als sie das wäre ohne die Luftverschmutzung. Das ist paradox und vielleicht auch befremdlich, aber es ist wirklich so. Wenn in südlichen Gegenden der Scirocco herrscht, erscheint die Sonne rubinrot mit allen sie im letzten Falle gewöhnlich umgebenden Wolken, die alsdann jene Farbe im Widerschein zurückwerfen. Morgen- und Abendröte entstehen aus derselben Ursache. Die Sonne wird sich eine Röte verkündigt, indem sie durch eine größere Masse von Dünsten zu uns strahlt. Also das durch das Medium Luft gleichsam abgedunkelte weiße Licht erscheint gelb bzw. orange. Das könnte man auch durchaus phänomenologisch oder fast im Sinne einer herkömmlichen Subjekt-Objekt-Trennung interpretieren. So wird es auch häufig interpretiert. Und so hat dieser Aspekt der Farbenlehre auch eine gewisse Wirkung zu verzeichnen. Da bleibt aber ein wesentlicher Punkt draußen vor, das, was ich Ihnen das letzte Mal kurz angedeutet habe, was Goethe die sinnlich-sittliche Wirkung nennt der Farben. Goethe hat in diesem Punkt seine eigene Theorie, seine eigene Lehre nicht wirklich stringent und konsequent weiterverfolgt, denn er hätte auf den Punkt kommen müssen, den er nur implizit sagt, dass die seelische Qualität der Farben, das heißt, wie wir seelisch, subjektiv Farbe da draußen wahrnehmen, auch etwas zu tun hat mit den natürlichen Qualitäten draußen. Das versucht Bodo Hamprecht in einem kleinen Büchlein über die Farbenlehre zu zeigen, mit dem Titel Goethes Farbenlehre, die andere Art Naturwissenschaft zu betreiben. Er stellt Folgendes dar, ich darf mal kurz diese Stelle vorlesen, die ich sehr eindrucksvoll finde, aus seinem Essay über die goethische Farbenlehre. Wahrscheinlich ist er momentan der beste Kenner überhaupt der Farbenlehre, der seit Jahrzehnten ja darüber unzählige Vorträge gehalten hat und auch in der FU eine lange währende Ausstellung darüber veranstaltet hat und so weiter, seit Jahrzehnten. Er ist Direktor des Instituts für Elementarteilchenphysik an der Freien Universität. Wenn wir uns an das Beispiel, welches Goethe uns beschreibt, jetzt also versucht Hamprecht, den Goethe weiter zu treiben und seine Inkonsequenz, die er auch nachweist, deutlich zu machen. Und die Natur uns vor das Auge führt, das Rot der auf- und untergehenden Sonne und das Blau des Himmels. Das Rot etwa der untergehenden Sonne wird gerade von jenem Licht bewirkt, welches sich gegen die Finsternis, die atmosphärischen Trübungen hat durchsetzen können und trotz aller Hindernisse zu uns gelangte. Es ist ein Trotzdem-Licht. Die rote Farbe ist angemessen. Ein Übermaß an Finsternis wird vom Licht beherrscht. Nimmt die Finsternis ab, während das Licht die Herrschaft behält, also sich durchsetzt und zum Betrachter vordringt, so erscheint orange und schließlich gelb. Auch das Himmelsblau ist angemessen. Ohne die Luft, die hier die Rolle der Finsternis zu übernehmen hat, wäre der Himmel schwarz. In diesem Sinne haben wir das Himmelsblau der Aktivität der Finsternis zu verdanken. Nicht die Dunkelheit als ein aktives Prinzip. In gewisser Weise auch die Materie als ein dunkles, aktives Prinzip, das im Zusammenspiel mit dem dunklen, aktiven Prinzip Licht die farbige Welt hervorbringt. Hier hat sie sich durchgesetzt. Denn was vom blauen Himmel herabscheint, liegt nicht mehr in der Ausstrahlungsrichtung des Sonnenlichtes. Die Finsternis gibt den Ton, das heißt die Richtung an. Aber nicht wie beim Rot haben wir es mit einer aggressiven Gebärde zu tun. Das Licht wird gleichsam von der Luft hereingeholt und aufgenommen. Ganz der Gebärde der Finsternis und der blauen Farbe entsprechend. Die Finsternis beherrscht das Licht, aber ihre Herrschaft gründet nicht auf Kampf, sondern auf Umarmung. Die Natur verstellt sich also nicht. Sie sieht so aus, wie sie wirklich ist. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt, den Hamprecht aus der Farbenlehre ableitet, der bei Goethe nur implizit drin ist, nicht konsequent durchgehalten wird. Die Farben treten in der Seele mit denselben Eigenschaften auf, wie draußen in der äußeren Natur. Das ist ein ganz weitreichender Satz. Die Farben treten in der Seele mit denselben Eigenschaften auf, wie draußen in der äußeren Natur. Das heißt, das, was Goethe die sinnlich-sittliche Wirkung der Farben nennt, etwa das Weitende oder Saugende des Blaus beispielsweise, hat tatsächlich etwas zu tun mit den Naturphänomenen. Da liegt der Punkt. Also hier ist die Verbindung zwischen der menschlichen Subjektivität, seine Wahrnehmung dieser Qualitäten der Farbe und der Natur da draußen. Das ist weitgehend. Denn wenn man das nicht einbezieht, kann man ja sagen, ich sag das ja, habe das ja auch verschiedentlich angedeutet, was soll man da eigentlich ernsthaft gegen einwenden? Wenn Goethe das phänomenologisch so sieht, dann muss das ja nicht in irgendeiner Form irgendwelchen Grundüberlegungen über Licht und Farben von Seiten der Physik widersprechen. Aber hier liegt der entscheidende Punkt, die entscheidende Erweiterung. Unsere sinnlich-sittliche Wahrnehmung der Farben, wie sie Goethe beschreibt, hat auch etwas zu tun mit den Farben da draußen. Sehr weitgehend wirft natürlich eine Fülle von Fragen auf, ist das überhaupt haltbar? Ist das nicht kulturgeschichtlich ganz bedingt? Gibt es da nicht viele relativierende Einschränkungen? Auf jeden Fall, da müsste man, könnte man und hat man zum Teil auch, müsste man weiterforschen und hat man zum Teil auch weitergeforscht. Dann heißt es bei Hamprecht, wichtig für ihn als Physiker, der da eben keinen Grundwiderspruch sieht, denn was da von physikalischer Sicht zu sagen ist, das kennt er nun wahrlich. Was über Lichtstreuung und Absorption auf molekularer Ebene zu sagen wäre, sollte unter diese Perspektive gerückt werden und nicht umgekehrt. Wichtig. Also das, was man in der analytisch-reduktionistischen Physik tatsächlich sagen kann, da würde man ja eben die Frage, warum ist der Himmel blau, genau in diesem Sinne beantworten, als ein Phänomen der Lichtstreuung, der Lichtabsorption durch die Moleküle des Mediums Luft. Also dies, was man da sagen kann, sollte unter diese Perspektive gerückt werden. Damit ist also eine gewisse Hierarchie dargestellt, das heißt die größere, die weitere, die tiefere, in diesem Sinne wirklichere Perspektive sei die andere, die also die Qualitas der Farben mit einbezieht. Eine untergeordnete, eben die reduktionistische, die aber in Grenzen ihren Wert hier durchaus behält, beziehungsweise der Wert wird als solcher nicht geleugnet. Übrigens gegen Goethe gesagt, nicht? Goethe hätte das ja niemals akzeptiert, diesen Punkt. Es würde ja auch niemandem einfallen, letztes Bemerken noch von Hamprecht, den Sinn einer Wanderung etwa aus der Physiologie der Beinmuskeln ableiten zu wollen. Aber wie im Einzelnen die Beine dem Wandern und Moleküle der Manifestation von Farbqualitäten dienen können, wäre schon eine interessante weiterführende Frage, die allerdings den Rahmen dieses Aufsatzes sprengen müsste und so weiter. Also eine sehr schöne Arbeit mit vielen anderen Aspekten noch, die ich jetzt hier nicht genannt habe. Nur da liegt der entscheidende Punkt. Ich glaube, dass da noch sehr viel zu forschen ist. Ich sehe da auch die einzige Möglichkeit, über die Farben tatsächlich zu einem anderen Verständnis dann zu kommen. Nur so geht es. Wir haben gerade 7. Ich denke, ich mache eine kleine Pause mal und kann dann die Brücke schlagen zur Elementenlehre. Ja. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass hier am Montag, den 28. Juni, in dem Raum hier eine Vorlesung stattfinden wird, Gastvortrag in der Reihe von Johannes Heinrichs, von Iring Fetscher, Marx nach dem Ende des Marxismus, Marxismus und Ökologie, 28. Juni, 18 Uhr hier. Da liegt hier vorne noch eine Werbung aus für eine daoistische Praxis. Und ich will überhaupt im nächsten Semester, ich bin dabei, das nächste Semester schon mal zu im Grundsätzlichen zu konzipieren, auch auf Fragen eingehen, die hier nur am Rande eine Rolle gespielt haben. Auch nochmal, was die Bewegung angeht, das Wesen der Bewegung, was Strömungen und Wirbel und Ähnliches angeht. Ich bin vor kurzem erst auf ein faszinierendes Buch gestoßen, was auch zu der Elementelehre gehört, habe ich erst zum Drittel gelesen, von einem Engländer, Callum Coates, mit dem Titel Naturenergien verstehen und nutzen, Victor Schaubergers geniale Entdeckungen. Ein englischer Architekt, der mittlerweile über 2 Jahrzehnte sich mit den faszinierenden Forschungen von Victor Schauberger beschäftigt hat und darüber ein wirklich sehr spannendes Buch geschrieben hat. Also ich bin erst dabei, es zu lesen, hat mir aber wieder die Anregung gegeben, dass ich das Thema im Wintersemester aufgreife. Ich weiß noch nicht, wie ich das nennen werde, aber das ist wichtig, über die Bewegung überhaupt nochmal zu sprechen, weil das auch in meinem neuen Buch Räume, Dimensionen, Weltmodelle, das im August oder September erscheinen, eine wichtige Rolle spielt. Also Wasser, Wirbel, Strömungen, überhaupt was ist Bewegung? Wie kann man Bewegung denken? Bewegung der Gestirne, Bewegung von Lebewesen, Bewegung im Wasser und so weiter. Nun zu den Elementen. Nun etwas verkürzt, da es ja nun die Hälfte der Zeit nur ist. Ich muss jetzt, kann das nicht wieder aufs nächste Mal jetzt verlagern, sonst kommen wir, das wird das nächste Mal wieder, was das eigentliche Thema betrifft, verkürzt. Ich muss es also jetzt zusammenziehen, zentral auf die naturphilosophischen Aspekte der Elementelehre. Dass so ein Buch wie dieses überhaupt erscheinen kann in diesen Jahren, ist ein Beleg dafür, dass es ein Thema ist, was tatsächlich, wie man so schön sagt, in der Luft liegt. Eine Neubesinnung auf die klassische, primär die antike Elementelehre, die man zurückführen kann, auf den Naturphilosophen Empedokles, der, soweit wir das wissen können, als einer der ersten diese Lehre aufgestellt hat, Feuer, Wasser, Luft und Erde, und immer auch die Verbindung, da war immer auch die Verbindung mit einem fünften Element. Ich habe das ja schon vorhin angedeutet, dass in der antiken Tradition nie so eindeutig klar definiert war. Dann in der lateinischen Tradition als Quinta Essentia bezeichnet, als die fünfte Essenz oder überhaupt als die Essenz, als eine Art von sehr feinem Stoff. Dann aber auch wieder eher seelisch-geistig verstanden oder kosmisch, metakosmisch verstanden. Dafür einmal ein Beispiel aus diesem sehr schönen Buch der Gebrüder Böhme über Feuer, Wasser, Luft, die sich mit dieser Frage sehr auseinandersetzen. Das ist auch, gehört auch mit zur Elementelehre. Was ist denn das Verbindende? Was ist denn dieser Äther? Entgegengesetzt der unnennbaren, unwissenden Nacht einer dichten und schweren Gestalt ist das ätherische Feuermeer, also häufig identifiziert mit dem ätherischen Feuer im Sinne von Heraklit, womit also quasi der Äther eine Art verfeinertes Feuer wird, manchmal auch mit der Luft identifiziert, mit dem Pneuma. Es gibt da also viele verschiedene Überlegungen. Also, unwissende Nacht einer dichten und schweren Gestalt ist das ätherische Feuermeer, das milde, überaus behende, überall mit sich selbst identisch, doch mit dem anderen nicht identisch. Und dann wird hier davon gesprochen, dass dieser Äther auch als Gestirnäther im Sinne der geozentrischen Kosmologie auch eine eigene Sphäre darstellt, auch dann wieder gleichgesetzt wird mit dem Seelenfeuer, das wiederum eng verbunden ist mit der Seele des Menschen. Es gibt keine einheitliche Überlieferung darüber, was denn nun dieser im Sinne der antiken Tradition der Äther genau bedeutet. Also manchmal fast ein Pneuma, ein ganz feiner Hauch, ein ganz feines luftförmiges Etwas und danach wieder ein ganz feines flammenförmiges, feuerförmiges Etwas. Man muss vielleicht sagen, wenn man von den Elementen redet, dass ja die Grunderfahrung der Elemente jedem von uns ohnehin ständig geläufig und gegenwärtig ist, auch auf dem Hintergrund der vielen Dinge, die wir wissen aus der Chemie. Und dass in der, sagen wir mal, mythischen Verfassung ja die Elemente immer gebunden sind, in der mythischen Bewusstseinsverfassung immer gebunden sind mit der unmittelbaren Herausforderung und des Ansprechens, dass der Mensch steht immer im Angesicht eines kosmischen Blicks, kosmischer Blitze, die Blitze des Zeus, ist immer ein angeblitzt werden, angeblickt werden, ständig eine luminose, herausfordernde Energie, die den gesamten Kosmos durchwaltet. In der eher rational orientierten Naturphilosophie, dann seit Empedokles und anderen, hat man dann versucht, diese Stoffe, die vier Elemente, als Grunderfahrung unseres Seins, als ein quasi Stoffe zu definieren. Also als vier Urstoffe, aus denen sich dann durch je verschiedene, sehr komplexe Mischungen die ganze physisch-sinnliche Welt zusammensetzt. Und dann war es immer sehr schwierig, genau den Rang, sozusagen die kosmische Hierarchie des Feuers zu bestimmen. Es war immer ziemlich einfach zu sagen, die Erde ist unten das Feste schlechthin, also jetzt mal im Sinne der späteren Chemie, einfach der feste Aggregatzustand, also das Feste unten im Sinne der geozentrischen Kosmologie, dann das Wässrige, das Flüssige schlechthin, das Fluidale als eine zweite Ebene, aber immer noch unten. Und dann die Luft, das Luftförmige, das Gasförmige, das ja seiner Wesensart nach Erdflüchtige als die dritte Stufe. Was ist mit dem Feuer? Und es ist ja interessant, dass die Metamorphose dieser alten Elementenlehre in die moderne Chemie ja am Feuer in gewisser Weise Halt gemacht hat. Und man kann ja sagen, was früher das erdhaft Feste war, ist heute der feste Aggregatzustand. Es gibt dann den flüssigen Aggregatzustand und den gasförmigen Aggregatzustand. Aber was ist Feuer? Man kann sagen, was Feuer chemisch ist, aber man kann schlecht sagen, dass Feuer ein eigener Aggregatzustand sei. Sehr schwierig, Feuer in diesem Sinne zu bestimmen. Und man muss, wenn man die Elementelehre betrachtet, immer berücksichtigen, dass das Grunderfahrungen sind des Menschen überhaupt. Die Erfahrung mit der festen Erde, mit dem Wasser und auch mit den Luft, mit der Luft und mit dem Feuer. Und zwar auch in destruktiver Hinsicht, in schrecklicher Hinsicht. Es ist nicht so, dass der magisch-mythische Mensch, aber auch nicht im Sinne der antiken Philosophie, diese Elemente nur betrachtet hätte als archetypisch göttliche Größen. Er hat sie auch in ihrer zerstörerischen, ja beängstigenden Qualität gesehen. Und so kann das heute noch einem Menschen, einem, sagen wir mal, bürgerlich gehüteten Menschen leicht passieren, der irgendwie in eine Natursphäre hineingerät, wo eben nur die Elemente quasi herrschen. Er wird dann elementar konfrontiert mit den Elementen, die ihn nicht wie nichts achten. Da gibt es auch eine schöne Stelle aus dem Faust, wo das rauskommt, als Faust erblindet zu Boden sinkt. Am Ende des Faust 2 gibt es einen bösen Kommentar von Mephistopheles, wo er sich ausdrücklich auf die Elemente bezieht, auf diesen eher erschreckenden Aspekt, den Elementen ausgeliefert sein, dem Wasser, dem Sturm, wie immer. Faust, noch begeistert, aus dem Palaste treten, tastet an den Türpfosten. Mittlerweile ist er erblindet. Er freut sich darüber, dass die Lemuren, die Diener von Mephistopheles, graben. Er glaubt, der Graben wird gezogen, dabei wird sein Grab geschaufelt. Wie das Geklirr der Spaten mich ergetzt, es ist die Menge, die mir frönet, die Erde mit sich selbst versöhnet, den Wellen ihre Grenze setzt, das Meer mit strengem Band umzieht. Und jetzt, Mephistopheles, zynisch, direkt, du bist doch nur für uns bemüht mit deinen Dämmen, deinen Buhnen, denn du bereitest schon Neptun und dem Wasserteufel großen Schmaus. In jeder Art seid ihr, ihr Menschen, verloren. Die Elemente sind mit uns verschworen und auf Vernichtung läuft es hinaus. Also auch die Vernichtungsdrohung an die menschliche Individualität, dass die Elemente auch diesen zutiefst beunruhigenden Charakter haben, also auch etwas Dämonisches beinhalten können. Ich denke, sie etwas sehr literarisch meisterhaft gestaltet, die etwa im Zauberberg von Thomas Mann, einige werden ihn vielleicht gelesen haben, wo dieser Hans Castorp dann in ein Schneetreiben gerät und nichts mehr sieht, weil nur noch Schnee um ihn rum ist und er dann vollkommen verwirrt wird und so elementar konfrontiert wird eben mit dem Element und dann eine Art Halluzination oder Vision hat und also plötzlich schockartig begreift, was es wirklich bedeutet, in dieser Weise eine Konfrontation zu erfahren. Also, in der magisch-mythischen Bewusstseinsverfassung ist der Mensch immer angeblickt, angeblitzt von dem Luminosen einer ihn ständig durchdringenden und umgebenden Sphäre. In der antiken Naturphilosophie hat man versucht, die Elemente zu bestimmen als Stoffe, niemals als pure, vom Menschen und von den menschlichen Seelenqualitäten abgelöste Stoffe. Das Feuer, das ist wichtig, zentral wichtig, ist immer auch gleichzeitig die Qualität der Erfahrung von Feuer. Und zwar auch die Qualität der Erfahrung von Feuer in einem eher metaphorischen Sinne. Also wenn man davon spricht, etwa von einer feurigen Erscheinung, von einer feurigen Rede, von einer feurigen Persönlichkeit. Also zum Beispiel, wie das in einem Nietzsche-Vers hier rauskommt, zitiert Georg Kniebe in seinem Buch über die Elemente, eines von vielen Beispielen, Nietzsche im Ecce Homo, ja, ich weiß, woher ich stamme, ungesättigt gleich der Flamme, glühe und verzehr ich mich, Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse, Flamme bin ich sicherlich. Also die Identifizierung der Individualität mit der Flamme. Und das kann man in der antiken Philosophie immer wieder beobachten, dass das niemals abgetrennt wird. Das ist auch eine changierende, fluktuierende Überschneidung. Das ist nicht klar getrennt. Hier das Feuer als ein physikalisches Phänomen, da unsere Erfahrung von Feuer. Häufig genug, berühmtestes Beispiel Heraklit, ist das Feuer auch das eben das ätherische Feuer, das Seelenfeuer. Wie heißt es bei Heraklit? Trockene, feurige Seele am weisesten und am besten. Und dann für die Seelen ist es Tod, zu Wasser zu werden. Es gibt ein letztes Faust-Zitat, dann möge der Faust hier mal wieder beiseite gelegt werden. Es gibt ja eine wunderschöne Stelle in der klassischen Walpurgisnacht, wo es um Wasser und Feuer geht, um zwei Sichtweisen auch auf die Natur, die in der Goethezeit bekannt waren als Plutonismus und Vulkanismus. Also die eine favorisierten eher das Wasser als einen langen Zeitraum wirkendes Element, die anderen eher das Eruptive, Destruktive und Gewalttätige dieser Energie. Wo liegt das Zentrum? Homunculus, nur um dir es im Vertrauen zu sagen, zwei Philosophen bin ich auf der Spur, Anaxagoras und Thales. Ich horche zu, es hieß Natur, Natur, von diesen will ich mich nicht trennen, sie müssen doch das irdische Wesen kennen. Und ich erfahre wohl am Ende, wohin ich mich am allerklügsten wende. Mephistopheles, das tu auf deine eigene Hand, denn wo Gespenster Platz genommen ist, auch der Philosoph willkommen. Damit man seiner Kunst und Gunst sich freue, erschafft er gleich ein Dutzend neue. Und dann dieser berühmte Dialog zwischen Anaxagoras und Thales, dein starrer Sinn will sich nicht beugen, bedarf es Weiteres, dich zu überzeugen. Eben war gerade ein Berg eruptiv, gewaltsam entstanden. Thales, die Welle beugt sich jedem Winde gern, doch hält sie sich vom schroffen Felsen fern. Anaxagoras, durch Feuerdunst ist dieser Fels zu handen. Thales, im Feuchten ist Lebendiges entstanden. Anaxagoras, hast du, O Thales, je in einer Nacht solch einen Berg aus Schlamm hervorgebracht? Thales, nie war Natur und ihr lebendiges Fließen auf Tag und Nacht und Stunden angewiesen. Sie bildet regelnd jegliche Gestalt und selbst im Großen ist es nicht Gewalt. Also die grundlegende Frage, ist es eher lange Fließprozesse oder sind es eruptive, kataklysmische Prozesse? Eine Frage, die ungeklärt ist. Es ist schwer zu sagen, jetzt mal nur was die Erdgeschichte betrifft. Anaxagoras, hier aber war es. Plutonisch grimmig Feuer, äolischer Dünste, Knallkraft, ungeheuer, durchbrach des flachen Bodens alte Kruste, das neu an Berg sogleich entstehen musste. Thales, was wird dadurch nun weiter fortgesetzt? Es ist doch gut, und er ist doch da, und das ist gut zuletzt. Mit solchem Streit verliert man Zeit und Weile und führt doch nur geduldig Volk am Seile. Goethe neigte eher dem Plutonismus zu, er lehnte diese Gewalt, eruptiven Gewaltelemente der Natur, seiner eigenen Wesensnatur entsprechend ab. Also es gab immer den Zusammenhang zwischen den seelischen Erfahrungsqualitäten des Feurigen, des Wässrigen, der Luft und den jeweiligen physischen Qualitäten. Also das ist ein wichtiger Punkt, der ist nicht vollständig getrennt. Und das kann man noch zeigen in der Elementelehre, auch im Mittelalter bis in die Renaissance hinein, kann sich das immer wieder manifestieren, dass vier Elemente vorausgesetzt werden und immer wieder davon gesprochen wird, dass es ein fünftes, letztlich die anderen vier konstituierendes, durchdringendes, ja ermöglichendes Element gäbe. Deswegen ist die Frage nach den Elementen immer auch die Frage nach dem Äther gewesen. Das ist sogar noch in der, sagen wir mal, abgeflachten, reduktionistischen Form der Physik des 19. Jahrhunderts in Restbeständen erkennbar. Nicht die Frage nach dem Urstoff, der letztlich dann auch die Elemente begründen müsste und könnte. Ich habe angedeutet, dass dieses Thema in gewisser Weise in der Luft liegt und dass aus verschiedenen Richtungen Versuche unternommen werden, diese Elementelehre auf eine neue Weise zu verstehen. Und eines der Bücher, das mir, wie gesagt, erst vor kurzem hier in die Hände gefallen ist, stammt von Callum Coates, Natur, Energien verstehen und nutzen. Da versucht Coates am Beispiel des Wassers und seiner rätselhaften Phänomenologie zu zeigen, dass man hier ein grundlegendes Verständnis gewinnen kann über Flüssigkeit, über Strömungen, über Naturenergien schlechthin. Zum Beispiel weist er darauf hin, das wird in vielen Büchern dieser Art gesagt, dass es ist ein bekanntes Faktum, aber immer wieder staunenerregend. Nicht, man weiß ja, dass erstmal dass überhaupt zwei Gase in dieser Form im Sinne von H2O eine Flüssigkeit bilden, ist als Phänomen hinzunehmen, das nicht weiter zu begründen. Eigenartig ist, dass Wasser bei 4 Grad den sogenannten Anomaliepunkt erreicht hat, den Punkt des größten spezifischen Gewichtes und der größten Dichte. Wenn das nicht so wäre, dann könnte etwa eine Eisfläche sich gar nicht auf dem Wasser halten. Also Wasser dehnt sich aus, wenn es wärmer wird als 4 Grad, aber eigenartiger, rätselhafterweise, im Gegensatz zu den meisten anderen Flüssigkeiten, eben dehnt sich auch aus, wenn es gegen 0 Grad geht. So kann man also eine Eisfläche beobachten, die tatsächlich auf dem Wasser gehalten wird. Das spezifische Gewicht ist also geringer als das des 4 Grad kalten Wassers. Das ist eine Anomalie, eine der vielen Merkwürdigkeiten, die zu beobachten ist. Vielleicht mal kurz ein Zitat von Callum Coates hierzu über den Anomaliepunkt des Wassers. Das ist nicht trivial, sondern tatsächlich entscheidend. Denn man könnte ja zunächst sagen, das Wasser ist einfach eine anorganische Substanz, ja, geradezu ein Mineral, und doch spüren wir aufgrund unserer eigenen Erfahrung mit dem Wasser, dass auch das sogenannte Anorganische im Wasser als das flüssige Fluidale schlechthin mehr ist als das, dass es immer auch eine seelische Qualität hat, auch wenn es nicht mit organischen Stoffen direkt durchsetzt ist. Zitat mal von Gallum Coates: Auch das anormale Expansionsverhalten des Wassers ist ein Faktor von großer Bedeutung. Obwohl dieses Thema zum Teil bereits in Kapitel 7 abgehandelt wurde, sind weitere Ausführungen dazu nötig. Rekapitulieren wir kurz. Das Verhalten des Wassers unterscheidet sich von dem aller anderen Flüssigkeiten. Warum das so ist, ist bis dato unbekannt. Während durchweg alle Flüssigkeiten beim Abkühlen immer dichter werden, erreicht allein das Wasser seine größte Dichte bei einer Temperatur von plus 4 Grad Celsius. Das ist der sogenannte Anomaliepunkt, der entscheidend für die Kraft des Wassers ist und einen großen Einfluss auf seine Qualität hat. Unterhalb dieser Temperatur dehnt sich Wasser wieder aus. Warum? Bei plus 4 Grad Celsius hat es mit einer Dichte von 0,999,6 Gramm pro Kubikzentimeter das kleinste Raumvolumen und lässt sich praktisch nicht weiter komprimieren. Sie wissen, dass Flüssigkeiten überhaupt sind sehr schwer zu komprimieren, im Gegensatz zu Gasen, wo das einfacher ist. Plus 4 Grad Celsius bezeichnen außerdem die Temperatur, bei der Wasser seinen höchsten Energiegehalt hat und einen Zustand aufweist, den Schauberger als Indifferenz bezeichnete. Mit anderen Worten, bei seinem höchsten natürlichen Grad von Gesundheit, Vitalität und lebensspendendem Potenzial befindet sich Wasser im Zustand seines höchsten inneren Energiegleichgewichts und in einer thermisch und räumlich neutralen Verfassung. Auch das ist eigentlich rätselhaft. Um die Gesundheit, Energie und Lebenskraft des Wassers zu schützen, müssen gewisse Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, mit denen wir uns später befassen werden. Für den Augenblick ist es vor allem wichtig, dass die plus 4 Grad C Anomalie, so wird es auch genannt, der Anomaliepunkt des Wassers, entscheidend für die vielfältigen Funktionen des Wassers ist. Im folgenden Abschnitt sollen Schaubergers Theorien über den Temperaturgradienten und ihre Umsetzung behandelt werden. Steigt die Temperatur des Wassers auf über 4 Grad, so dehnt es sich aus. Wird es kälter als dieser Wert, so beginnt es sich ebenfalls auszudehnen und sein spezifisches Gewicht verringert sich. Diese anormale Ausdehnung unterhalb von 4 Grad ist wichtig für das Überleben der Fische. Denn wenn das Wasser sich weiter ausdehnt und abkühlt, kristallisiert es bei 0 Grad schließlich zu Eis und bildet an seiner Oberfläche eine schwimmende Isolierschicht, die das Leben darunter von den schädlichen Auswirkungen der tiefen winterlichen Lufttemperaturen schützt und so weiter. Also das ist nur eine von vielen Merkwürdigkeiten, die mittels der herkömmlichen Physik und Chemie einfach nicht erklärt werden können, die man einfach als Phänomen konstatieren muss. Und es ist hochinteressant, sich jetzt klarzumachen, wie Wasserqualität hiervon abhängig ist. Da hat Viktor Schauberger eingehend zu geforscht. Ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich vielleicht im Wintersemester eine eigene Vorlesung mache, eine eigene Doppelstunde zu dem Phänomen des Wassers, weil man das nicht in kurzer Form abhandeln kann. Auch zur Frage der Strömungen, wie Wasser sich strömend verhält. Was hier auf dieser Zeitschrift drauf ist, ist eines von vielen ja sehr bekannten und häufig reproduzierten Beispiele aus dem Buch von Thomas Schwenk über das sensible Chaos Wasser. Und Theodor Schwenk, 1910 bis 1986, der hat ja eines der grundlegenden Bücher geschrieben zum Wasser, der vor 30 Jahren das sensible Chaos, so die ganze Wasserforschung enorm beeinflusst und geprägt. Und man kann ja dann auch zeigen, und das möchte ich im Wintersemester eingehend auch tun, dass diese Strömungen und Verwirbelungen auch einen durchaus universellen Charakter haben. Und dabei meine ich nicht nur die berühmte Analogie etwa von Spiralnebeln oder Muschelformationen und Ähnlichem, obwohl das natürlich auch ganz bestimmte Verwirbelungen sind, über die man nachdenken kann, die man denken meditativ erschließen kann. Also das ist auf jeden Fall ein hochinteressantes Feld und ich bleibe an diesem Thema dran und versuche das noch mehr zu fundieren und mache es vielleicht, ich werde es in den nächsten Tagen festlegen, was ich im Wintersemester machen möchte. Vielleicht mache ich da also eine Doppelstunde mal ausschließlich zum Wasser. Also, das ist eine Möglichkeit, das, was uns so selbstverständlich erscheint, auf eine neue Weise anzugehen. In seiner schwer begreifbaren, rätselhaften, mysteriösen und zutiefst anrührenden Qualität auch. Ich sag's nochmal, Wasser für sich genommen ist einfach eine anorganische Substanz. Genau genommen, wenn man es so nennen will, ein Mineral, wenn der Begriff hier überhaupt richtig verwendet ist. Und doch spielt es eine so zentrale, eine fundamentale Rolle in jedwedem Lebensprozess. Das wäre das eine. Ich habe gesagt, dass die Elemente in der antiken Elementelehre von vornherein immer verbunden waren mit seelischen Qualitäten. Und habe das ja auch kurz gesagt am Beispiel des Feuers. Feuer also als das Verzehrende, das Transformierende. Feuer als das Element, das eigentlich kein Element ist. Denn was wäre das für ein Element? Machte es überhaupt einen Sinn, wenn man das Feuer in eine Reihe einordnete, im Sinne von Erde, Fest, Flüssigkeit, das Flüssige, dann Luft und schließlich Feuer? Das ist in der Antike gemacht worden. Das konnte nur deswegen gemacht werden, weil das Feuer von vornherein in seinen kosmischen oder auch metakosmischen Qualitäten betrachtet wurde, als das Aufsteigen, das eigentlich Erdflüchtige. Wasser und Erde, das Erdgebundene, Luft, das Erdflüchtige und Feuer, auch das Erdflüchtige. In dem Buch von Georg Kniebe, einem Physiker, über die vier Elemente werden viele Beispiele gebracht, wie man Feuer auf eine neue und andere Weise verstehen kann, wie man auch über das Feuer denkend, meditierend hineinkommen kann in andere Formen der Wahrnehmung. Ich habe ja schon vorhin das Nietzsche-Zitat hier gebracht, was hier Kniebe bringt. Ich darf ganz kurz mal den Kommentar hier vorlesen von Kniebe, glaube ich, er ist Physiklehrer am Gymnasium. Kaum noch einmal zu betonen ist das Wandelbare des Feuers, seine Beweglichkeit, sein Flimmern und Flackern. Flamme bin ich sicherlich, hieß das Nietzsche-Zitat. Nietzsche erinnert darüber hinaus daran, dass das Feuer immer Nahrung braucht, etwas verzehrt und Asche hinterlässt. Wir könnten hinzufügen, es verstrahlt etwas, sein Licht, seine Wärme, sein Verbrennungsgas. Alles wird durch das Feuer geändert, vieles geläutert, einiges vernichtet. Eine weitere Frage kann aus dem Gegenüber von Goethes und Nietzsches Texten aufwachen. Er zitiert hier vorher einen längeren Text von Goethe über den Granit. Goethe hat den Granit, das Granitgestein, als archetypisches Beispiel für das Feste schlechthin gesehen. Also eine weitere Frage kann aus dem Gegenüber von Goethes und Nietzsches Texten aufwachen. Nietzsche identifiziert sich selbst, den Kern seines Wesens, mit der Flamme. Auch das hat eine uralte Tradition. Bis auch in die Naturlyrik hinein, die Seelenlyrik hinein, werden immer wieder bestimmte Seelenenergien mit dem Feurigen identifiziert. Wie ist das möglich? Ist das jetzt nur so zu verstehen, als ob der Mensch aufgrund seiner Erfahrung des Feuers eine Übertragung vornimmt auf seelisch-psychische Phänomene, oder ist da für sich genommen in der Substanzgleichsam des Feurigen bereits der Zusammenhang angelegt? Man könnte es ja auch so sein, was verschiedene Forscher gesagt haben, dass der Mensch durch Katastrophen eine bestimmte Haltung zum Feuer entwickelt hat, unter anderem durch Impakte. Nicht? Der Wiener Geologe Tollmann hat ja vor 5-6 Jahren da ein Buch drüber geschrieben, ein dickes Buch, wo er versucht zu zeigen, dass in allen Weltmythologien Feuer immer eine sakrale religiöse Bedeutung hatte, auch im Sinne der Bedrohung. Und zwar führte das zurück auf einen Kometenimpakt, der vor 8000 Jahren passiert sei und der einen kollektiven Schock für die Menschheit bedeutet hat. Also ein Komet sei hier eingeschlagen, in 7 Teile zersplittert, in verschiedene Teile eingeschlagen, einer im Pazifik, einer im Atlantischen Ozean, habe hier eine ungeheure Katastrophe ausgelöst. Das hat man mittlerweile, was da passiert, auch mittels Computersimulationen nachvollzogen. Und daraufhin hat er dann die ganzen Schilderungen durchgesehen und hat festgestellt, das können nur Schilderungen eines realen Impacts sein. Und also das wäre auch eine Möglichkeit, dass vielleicht die kosmische Bedrohung von vornherein hier mit dem Feurigen verbunden war. Das ist schwer zu sagen, das hat auch ein, mag sein, das ist möglich, dass eine Menschheitskatastrophe dieser Größenordnung im kollektiven Gedächtnis der Menschen einen so bleibenden Eindruck hinterlassen hat, dass in allen Mythologien der Völker tatsächlich immer wieder auch der bedrohende Charakter, auch im Sinne des Strafgerichts, des göttlichen Strafgerichts, noch bei Heraklit ist es ja spürbar, alles wird das Feuer, wenn es hereinbricht, richten und ergreifen, heißt es bei Heraklit. Das haben dann die Stoiker übernommen und später die Christen auf ihre Weise interpretiert. Also Nietzsche identifiziert sich selbst, den Kern seines Wesens, mit der Flamme. Und die Überschrift bekräftigt, das ist der Mensch. Ich bin Flamme, sagt die letzte Zeile. Für Goethe dagegen ist der Felsenuntergrund Grundlage und Widerlager des Eigenseins und doch etwas Getrenntes von ihm. Und auch sein Vergleich mit der Seele war Distanz. Er würde nicht sagen, ich bin der Fels, die Erde oder etwas Ähnliches. Daraus entnehmen wir die Frage, wenn das Feuer den empfindenden Menschen dazu einlädt, sich mit ihm zu identifizieren, die Erde, das Feste dagegen, er als Grundlage für mich erlebt wird, besteht wohl eine nähere Verwandtschaft zwischen Ich und Feuer, eine andere zwischen Erde und unserer sichtbaren Lebensgrundlage? Wenn es so wäre, würde allerdings, so wie Nietzsche, nur ein Mensch sprechen können, dem sein Leib weniger nahe stünde als sein eigentliches Ich, was manchen Zeitgenossen doch sehr erstaunen würde. Das ist natürlich immer auch eine Frage, die Elementefrage ist immer auch eine Frage der Materie überhaupt, des Stoffes. Was ist Materie? Was ist der Stoff auch vorangetrieben in seine allerfeinsten Verzweigungen? Auch das ist ja eine letztlich kaum im Letzten klärbare Frage, aber es hängt damit ganz eng zusammen. Also ich vermute, dass es eine Möglichkeit geben könnte, ganz vorsichtig gesagt, über bestimmte denkerisch-meditative Betrachtungen von Feuer zu einer anderen Wahrnehmung wiederzukommen. Das ist auch tief drin in der kollektiven Psyche, in jederlei Hinsicht, auch in bekanntermaßen ja auch in politischen Zusammenhängen, das Feuer, die Fackel, die elementare Form des Angerührtseins durch die Flamme, durch das aufsteigende, flackernde, unruhige, sich ständig bewegende, nie zur Ruhe kommende der Flamme. Und die Elemente sind immer auch verbunden gewesen mit bestimmten zahlensymbolischen Vorstellungen. Es ist kein Zufall, dass man so festgehalten hat an der Vierzahl der Elemente. Das hat immer eine kosmische oder kosmologische Funktion, die Zahl 4 als eine Grundzahl. Ich habe ja mal im Winter gesagt, dass die Pythagoreer der Auffassung waren, dass die Summe der beiden ersten Quadratzahlen, der 9 und die 4, die 13, kosmische Gerechtigkeit bedeutet. Also die 4 als eine kosmische Grundzahl und dann auch die 5 in gewisser Weise als ihre Vollendung und Krönung in dem Sinne, dass diese Äthersubstanz letztlich allem zugrunde liegt. Der eigentliche göttliche Stoff der Dinge ist, das findet man noch bei in der Renaissance-Philosophie bei Paracelsus zum Beispiel. Also letzte Anklänge davon, der ja auch eine Art Elementenlehre vorgestellt hat. Nur mal als kleines Beispiel hier, was die Gebrüder Böhme bringen in ihrem riesigen Material, was sie hier auffächern. Kurzes Zitat mal aus dem Buch über Feuer, Wasser, Luft und Erde, Kunde, Geschichte der Elemente im Hinblick auf Paracelsus. Da kommt es nochmal so richtig auf den Punkt. Da wird zunächst gesagt, der Mensch ist Konzentrat, Auszug, das heißt die Quintessenz der Natur, so wie das Licht Quintessenz der Elemente ist. Darin drückt sich sein Schöpfungsprivileg aus. Ebenbild Gottes ist er, weil und insofern er Quintessenz der die Natur grundierenden vier Elemente ist. Davon ging Paracelsus aus. Der Mensch ist gleichsam als Mikrokosmos die Manifestation dieser vier Grundelemente der kosmischen Wirklichkeit. Dabei hat der Mensch einen doppelten Leib, den korporalischen und den siderischen. Daran folgt Paracelsus dem sowohl platonischen wie christlichen anthropologischen Dualismus. Er gibt ihm freilich seine Pointe. Der korporalische Leib, also der physisch-sinnliche Leib, wird im Wesentlichen aus Erde und Wasser gebildet. Das entspricht dem Lehm, Schlamm, Ton, Kloß, woraus der Mensch geformt wird, und schwimmt in der Luft, die das Lebensmedium auch Chaos heißt. Sein anderer Körper ist von der siderischen Materie, also dem Element Feuer, und bildet seinen materialisierten Geistkörper. Jetzt Zitat selbst von Paracelsus. So ist also der Mensch in Zween, also zwei Leiber gesetzt. Das ist in den Sichtbaren und den Unsichtbaren. Das ist in den Elementischen und Himmlischen. Also der irdisch-sinnliche Mensch, der Mikrokosmos, hat den elementischen Leib. Und daneben noch einen astralischen Leib. Paracelsus hat diesen Begriff erfunden, der dann in der abendländischen Esoterik ja so eine zentrale Rolle gespielt, also den Astralleib. Nach diesem merkt jetzt weiter, der Leib kommt aus den Elementen, der Geist aus dem Gestirn. Aus dem folgt jetzt, dass die Elemente den Leib führen müssen und der Himmel seinen Geist. Das ist, was die Elemente handeln, dient in dem Leib des Blutes und Fleisches, der aus den Elementen ist. Und was der Himmel im Menschen himmlisch handelt, das dient in den Sinnen und die Gedanken. Weiter aus den Elementen isst und trinkt er zur Erhaltung seines Bluts und Fleisches, aus dem Gestirn isst er sein Sinnen und Gedanken in seinem Geist und so weiter. Also auch bei Paracelsus spielt das eine ganz zentrale Rolle, dass der Mensch eine Konfiguration des Elementischen ist, also eine Gestaltkonfiguration der Elemente. Und auch bei Paracelsus changiert das zwischen der physisch-sinnlichen Bedeutung und der eher der Bedeutung im Sinne der seelischen Qualitäten, das auch bei Goethe ständig auftaucht. Nicht, wenn Sie sich an das Zitat erinnern aus dem Faust 2, da ist ja dieses schockartige angeblickt werden quasi vom Licht, das Feuer, auch das Feuermeer, gleichzeitig dann das metaphysische Licht, ohne dass das gleichgesetzt wird. Also das physisch-sinnliche Licht, wenn man das überhaupt so nennen darf, ich halte das schon falsch, überhaupt vom physischen Licht zu sprechen, aber sagen wir es mal in Anführungszeichen, also wenn das physisch-sinnliche Licht ist sozusagen die Manifestation eines dahinter stehenden quasi göttlichen Feuers des metaphysischen Lichtes. Man kann ja so weit gehen zu sagen, dass das Licht überhaupt, auch das sogenannte physische Licht, letztlich etwas zutiefst Immaterielles ist. Und man soll sich nicht täuschen lassen durch bestimmte, sagen wir mal, Modellvorstellungen der neueren Physik. Photonen sind nie bewiesen worden. Auch das mag überraschen. Es ist eine Modellvorstellung, eine in sich konsistente Theorie der Photonen als Teilchen gibt es nicht. Das hat unter anderem der Arthur Sionson, ein Spezialist auf dem Gebiet als Quantenoptiker, auch immer wieder herausgestellt. Es ist nicht möglich. Es ist eine Modellvorstellung. Noch nie hat einer in die direkten eigentlichen Sinne ein Photon registrieren können. Das ist auch wichtig. Es gibt viele, das Licht hat viele Rätselhaftigkeiten, Anomalien. Zum Beispiel zeigt Zion auch auf, dass das Licht in bestimmten experimentellen Zusammenhängen sogar verweigert, den Ort genau fixieren zu lassen. Es hat quasi keinen festlegbaren Ort. Es wimmelt von Rätselhaftigkeiten. Und je mehr sich etwa die Quantenoptik mit dem Licht beschäftigt, umso rätselhafter wird das Ganze. Also man muss das mit allergrößter Behutsamkeit erst einmal angehen, dass man nicht Modellvorstellungen, die gerade mal im Schwange sind, einfach so übernimmt. Im engeren Sinne gibt es da noch keine Biophotonen, sondern ist es etwas anderes. Das heißt nicht, dass es sie nicht geben sollte oder könnte, sondern es ist nicht belegt. Es ist nicht wirklich konsistent, restlos überzeugend klar gemacht, dass Licht so etwas sein könnte wie winzigste Korpuskel im Sinne einer Wiederbelebung der Newtonschen Korpuskulartheorie. Also da ist noch ungeheuer viel zu erforschen und die sogenannten Elemente bieten da interessante Möglichkeiten. Und das Wasser ist vielleicht das signifikanteste Beispiel, weil man am Wasser am direktesten zeigen kann, wo die Punkte liegen. Und zwar empirisch zeigen kann. Nicht abstrakt spekulativ, sondern wirklich. Wie bewegt sich das Wasser? Wie sind ganz bestimmte Strömungen? Wie verwirbelt es sich? Was geschieht hier mit den gravitativen Wirkungen? Warum können Forellen zum Beispiel einen Wasserfall aufwärts springen, hüpfen? Warum können sie das? Als Beispiel. Was passiert da genau? Das kann man also empirisch auch nachweisen und zeigen. Und insofern ist dieses Thema der Elemente eine hochspannende Frage, auch im Hinblick auf eine mögliche, wie ich das nenne, integrale Naturphilosophie und bietet viele Ansatzpunkte. Wichtig ist, dass es sind empirische Ansatzpunkte. Es geht nicht darum, sich in eine Elemente-Mystik, sage ich mal, hinein zu fantasieren. Das wäre vollkommen verfehlt. Sondern es geht um ein denkendes Betrachten, denkende Anschauung, wie Goethe das nennt, dieser Elemente, etwa des Wassers. Und was ich da gelesen habe, auch in anderen Büchern dieser Art, ist wirklich staunenswert. Es sind wirklich Sachen, über die man normalerweise nicht nachdenkt, weil Modelle den Blick auf die elementarsten Phänomene verstellt haben. Und das ist auch ein wichtiger Impuls überhaupt darin, wieder genau hinzugucken, was sind die Phänomene. In diesem Sinne plädiere ich dann wirklich für eine Art Phänomenologie. Wirklich die Phänomene angucken und nicht von vornherein Feuer, naja, Stichwort Oxidation oder Wasser H2O, als ob damit irgendetwas ausgesagt sei, was die eigentliche Qualität unserer erfahrungsmäßig, unsere empirische Qualität anlangt. Insofern hat da auch Goethe recht, wenn er versuchte, genau immer wieder das Augenmerk darauf zu richten. Und wenn das nicht geschieht, glaube ich, kommt man da keinen Millimeter weiter. Also da ist ein wirklich hochinteressanter Ansatzpunkt.